Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's. Schumacher. Dramatik in der Box. Jetzt muss alles gut gehen. Schumacher 20 Sekunden vor. 80 Liter nachgetankt. 3, 4, 5,5 Sekunden und Schumacher ist wieder im Rennen. Schumacher. Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.